geilen Keks. Sonne küsst mein Gesicht. Grad gewonnen, schon wieder verloren. Was gestern wartet, heute kaum. Zukunft ist offen und weit, weit, weit. Was will die Zeit schon, wenn ihr uns als Jungen schlagt und die Blut hält in dir? Regen bei scheint es nicht, dann wieder. Hau ab vor der Sonne zu, fühl das Leben in mir. Ein kleines Haus irgendwann, fühlt eine Frau von was Eigenes an. Keine Lust auf den Tod. Was zählt die Zeit schon, denn du bist jung und stark und die Blut. Stop!